wirst verfolgt für ein Verbrechen. Für die Liebe zu deinem Land. Der Staat will ich hinter Gitter, denn man hat Angst vor deinem Verstand. Du hast das System beschaut, jetzt darfst du nichts mehr sagen. Denn sonst bist du ein Volksverhetzer und sie werden dich anklagen. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer, weißer Soldat, Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer, weißer Soldat, Soldat, kämpfe für dein Recht. In den Medien bist du immer der Böse, denn du bist ja nicht ganz rein. Nur ein Wort von Vaterlandsliebe und schon bist du ein Nazi-Schwein. Alle Völker haben Stolz, nur du als Deutscher darfst es nicht. Denn sonst bist du ein Faschist und man bringt dich vor Gericht. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer, weißer Soldat, Soldat, kämpfe für dein Recht. Du wirst verfolgt für ein Verbrechen, für die Liebe zu deinem Land. Der Staat will dich hinter Gitter, denn man hat Angst vor deinem Verstand. Du hast das System durchschaut, jetzt darfst du nichts mehr sagen. Denn sonst bist du ein Volksverhetzer und sie werden dich anklagen. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer, weißer Soldat, Soldat, kämpfe für dein Recht. Sei stolz, sei stolz, sei stark, sei stark, auf ins Gefecht. Weißer, weißer Soldat, Soldat, kämpfe für dein Recht. Sieg heil!